Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Fanten Deluxe. Ich komme nach Wien. Willst du meine Stimme hören? Check mein Spotify-Profil. Und immer wenn du Sehnsucht hast, dann sing ich dir ein Lied. Für mehr wird's nicht reichen. Ich bin immer unterwegs. Von du zu du. Wenn du keinen Stift hast, reicht doch nur ein Lippenstift. Schreib mir deinen Namen auf die Hand, damit ich dich erreiche, die Nummer von deinem Handy. Vielleicht melde ich mich irgendwann. Wenn du keinen Stift hast, reicht doch nur ein Lippenstift. Schreib mir deinen Namen auf die Hand, damit ich dich erreiche, die Nummer von deinem Handy. Vielleicht melde ich mich irgendwann. Für mehr wird's nicht reichen. Ich bin immer unterwegs. Und du, du, du, ist ein neues Mädchen. Wenn du keinen Stift hast, wenn du keinen Stift hast, wenn du keinen Stift hast. Sputnik Heimspiel. I'm not good at playing love songs, but I feel that way. Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Fanten Deluxe. Wie gestern, wie du mir sagst, dass du mich liebst. Deine babyblauen Augen sind wie Feuer von meinem Benzin. Du bist wie Gang, wenn wir allein sind. Mein Fan und Nummer 1. Wenn du gehst, bin ich nicht komplett wie die Jackson 5 von dem Michael. Du bist der Nagel in meinem Sarg, doch auch die Blumen an meinem Grab. Du bist das Beste, was davor war und mein ganzes Leben danach. Du machst Krieg in meinem Kopf, doch meinem Herzen gibt's zufrieden. Baust der Welt ein Mosaik auf den Scherben, die um mich liegen. Du bist wie Blaulicht in der Nacht, machst die ganze Nacht Wasserfall. Wenn ich am nächsten Morgen nicht da, gehst du mich suchen. Bei dir wird alles anders als es mal war. Für mich erinnern wie kein. Über die Sünden, die ich hab, werden zu guten. Deine Blicke mich schranken, ich bin die Quelle deiner Tränen. Doch auch der Grund, warum sie vergehen. Alle Träume, die sie dir klauten, bring ich zurück zu dir, wenn du schläfst. Und sogar die Dreckstage mach ich nur für dich perfekt. Und jede Matratze auf dem Boden zu einem King-Size-Bett. Ich schieb die grauen Wolken beiseite, weil die Sonne scheint, wenn du lachst. Denn ein halbes Leben lang muss ich dich suchen. Bei dir wird alles anders, als es mal war. Es fühlen sich Jahre an wie ein Tag. Sogar die Schlimmsten, die ich hab, werden zu guten. Time for- Du räumst mich auf, packst mein Chaos in Kartons und schmeißt alles raus. Wenn alles in mir laut ist und ich mich selbst nicht höre, bringst du mich wieder runter, wie ein Tag am Meer. Ich hab tausend große Gründe, mit dir heut zu werden, jeden Tag zu feiern, so als ob wir morgen sterben. Ich hab tausend große Gründe, mit dir heut zu werden, jeden Tag kommt ein neuer Grund dazu. Need

chase your hot girls, wonders where they go. Looking back, she longs for yesterday. Every day's the same, passing up dreams, trying to keep the status quo. Thank you. immer noch mit großen Augen wie das erste Mal vor mir. Du willst gern ein Haus mit Garten, ich sag, weiß nicht, lass noch warten. Ein paar Jahre, vielleicht bist du so weit. Mir fehlt grad die Luft zum Atmen, lass mich los, weil ich nicht habe, wo du mit uns schon lange bist. Vielleicht wäre es für immer, aber irgendwie nicht jetzt. Wir sind zu schnell gestartet, denn wir fanden es perfekt. Ich dachte, ich wär so weit, doch wir haben uns verschätzt. Da ist irgendwo eine Zeit für uns, aber eben noch nicht jetzt. Verletzweise Pier, gerade nicht mehr weitergeh. Und ich weiß nicht, wann es so weit ist, doch ich zweifle nicht an unserem Glück, bin mir sicher, dass es uns eine zweite Chance gibt. Vielleicht wäre es für immer, aber irgendwie nicht jetzt. Wir sind zu schnell gestartet, denn wir fanden es perfekt. Wär so weit, doch wir haben uns verschätzt. Da ist irgendwo eine Zeit für uns. Aber eben noch nicht jetzt. Aber eben noch nicht jetzt. Aber eben noch nicht jetzt. Eben noch nicht jetzt. Aber eben noch nicht jetzt. Eben noch nicht jetzt. Aber eben noch nicht jetzt. Eben noch nicht Oh, So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburbs. You got a fast car. I got a job that pays all my bills. Stay out drinking late at the bar. See more of your friends than you do your kids. I always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. You got a fast car. I got a job that pays all my bills. You got a fast car. I got a job that pays all my bills. You got a fast car. You got a fast car. You got a fast car. You got a fast car. Thunder and Lightning by Funkin' Deluxe. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You see? Beat Boy.